Die unter zwei, woher kommt den Eltern die Gewalt zu, ihren Kindern zu gebieten und woher kommt die Pflicht der Kinder, ihnen zu gehorchen? Die Gewalt, welche die Eltern haben, ihren Kindern zu gebieten und die Pflicht der Kinder zu gehorchen, kommt von Gott, der die Familie gegründet und eingerichtet hat, damit der Mensch in ihr die ersten Mittel findet, die zu seiner leiblichen und geistigen Vervollkommnung notwendig sind. Und dann geht es ja weiter mit der bürgerlichen Gesellschaft und so weiter, wenn wir jetzt den Predigt drüber gesprochen haben. Die Autorität, das heißt die der Eltern, das heißt die anderer oberer Vorgesetzten, kommt immer von Gott. Das weiß der heutige Mensch halt nicht mehr, weil er davon ausgeht, dass der Mensch autonom und frei ist. Deswegen kann sich das nur so vorstellen, dass der Mensch irgendwie seine Freiheit selbst einschränkt oder Autorität über sich selber an jemanden delegiert. Bei der Nationalratswahl zum Beispiel gibt jeder ein 8-Millionstel Autorität zu irgendwem. Für irgendjemand, der dann in den Nationalrat einzieht, ist das natürlich Blödsinn. Menschen können nur bei der Wahl oder sonst irgendwie designieren, wer die Autorität empfangen soll. Das ist auch legitim. Man kann sich sogar vorstellen, dass ein König gewählt wird. Es kann doch ein Königtum durch Wahl geben. Sonst ein Fürsten oder was weiß ich. Die Autorität käme jedenfalls von Gott, egal wie die Inhaber der Autorität, der Regierung oder was auch immer bestimmt werden, designiert werden. Die Autorität kommt von Gott und die Eltern haben die Autorität eben direkt von Gott, indem sie eine Familie gegründet haben.